viel zu viele Zwänge, viel zu viele Ängste, viel zu viele Menschen, viel zu viele Kämpfe. Die stotternde Herde, der ich niemals folgen werde, die Vertrocknetes lehrte und sich motzend beschwerte, aber gekotztes verehrtes, wer ist frisch und saftig? Ich hab genug vom Wiederkäuen, find das nicht sehr saftig. Bin satanisch wahrhaftig für dieses kranke System, bin der Punk, das Problem, der Gestank in den Wehen. Ihr verdankt das Ding, die viel zu viele vergessen. Hier geht es nicht ums Essen, sondern ums gezielte Messen von zu vielen Menschen, die den Sinn verloren haben, um sich wieder und wieder zu stressen an beschworenen Tagen. Die Auserkorenen tragen immer die neueste Mode, denn das Hemd ist im Trend, das sind die tollen Gebote. Wahrheit scheut jeder Bote, Lüge gehört zum guten Ton. Was die Meute hier gelobt, wir fügen uns in den Strom. Denn Neid und Argwohn lauern stets an jeder Ecke. Ich bin es leid, zu arm zu wohnen, auf dass der andere verrecke. Viel zu viele Zwänge, schafft ein Leben im Gedränge. Viel zu viele Ängste, werden geschürt in dieser Enge. Viel zu viele Menschen, werden einsam in der Menge. Viel zu viele Kämpfe, bis zum bitteren Ende. Viel zu viele Zwänge, schafft ein Leben im Gedränge. Viel zu viele Ängste, werden geschürt in dieser Enge. Viel zu viele Menschen, werden einsam in der Menge. Viel zu viele Kämpfe, bis zum bitteren Ende. Nur einer von vielen, wir wollen eigentlich nur spielen. Doch umgeben von sturen Zielen geht es nur ums Geld verdienen. Will nur der Welt entfliehen, samt den vielen tollen Typen. Nur der Held der Nieten, genießt das hier in vollen Zügen. Eigentlich sollte ich üben, massentauglicher zu sein. Kann mich trotzdem vergnügen, um dann lauter zu schreien. Bin auf brausend und reim mir den Frust von der Seele. Beim Aufschauen keimt nur die Lust am Gequäle. Der Genuss an der Fehde kam durch den Stuss das Gerede. Den Verdruss im Gehege, den Überdruss am Gepflege. Der viele klitzekleinen Egos, die mir täglich begegnen. Falls da oben jemand sitzt, lass es bitte endlich regnen. Das vergebliche Reden von einem besseren Leben, vom beschwerlichen Streben, es kann nichts Schlechteres geben. Ich steh für echtes Vergeben, für ehrliche Worte und für menschliche Orte der unentbehrlichen Sorte. Viel zu viele Zwänge, schafft ein Leben im Gedränge. Viel zu viele Ängste, werden geschürt in dieser Enge. Viel zu viele Menschen, werden einsam in der Menge. Viel zu viele Kämpfe, bis zum bitteren Ende. Viel zu viele Zwänge, schafft ein Leben im Gedränge. Viel zu viele Ängste, werden geschürt in dieser Enge. Viel zu viele Menschen, werden einsam in der Menge. Viel zu viele Kämpfe.